Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Can Dündar ist einer der bekanntesten Journalisten in der Türkei, bekannt auch in Europa, auch bei uns, weil ihn seine Arbeit ins Gefängnis gebracht hat. Als damaliger Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet, verurteilt unter dem Vorwurf, Staatsgeheimnisse veröffentlicht zu haben. Can Dündars Strafe ist noch nicht rechtskräftig. Er hat die Türkei verlassen, um sich der türkischen Justiz zu entziehen. Can Dündar zu Gast jetzt bei uns im Deutschlandradio Kultur. Herzlich willkommen, ich grüße Sie. Vielen Dank. Herr Dündar, ist das ein Leben auf der Flucht, das Sie gerade führen? Nein, so ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Jeder weiß, wo ich bin und was ich mache. Es gibt zwar eine Strafe, die verhängt wurde, die ist aber noch nicht rechtskräftig. Und deswegen lebe ich nicht auf der Flucht. Haben Sie Angst? Nein. Ich habe nie Angst gehabt. Obwohl ich viel erlebt habe. Nimmt Ihnen eigentlich die Angst weg, je schlimmer es ist. Sie haben ein Buch geschrieben, das Ende letzter Woche auch bei uns auf Deutsch erschienen ist. Ihre Aufzeichnung aus dem Gefängnis, aus der Untersuchungshaft. Lebenslang für die Wahrheit, das ist der Titel. Das klingt einerseits nach einer Mission, das klingt aber auch fast nach einer Strafe. Was ist das für Sie? Evet, bu Almanca sözcüğün ja. iki anlama geldiğini ben de ich habe auch erfahren, dass lebenslang diese zwei Bedeutungen hat und deswegen hat mir auch der Titel sehr gut gefallen. Auf Englisch ist das Buch genauso erschienen wie auf Türkisch mit dem gleichen Titel, aber lebenslang für die Wahrheit erklärt eigentlich meine Situation sehr gut. Ich wurde sogar zweimal, oder für mich wurde zweimal lebenslänglich verlangt. Ich habe gesagt, ja, einmal schaffe ich es, aber dann bräuchte ich eine Reinkarnation, um diese Strafe ganz absitzen zu können. Das heißt, diese Situation, die Sie gerade erleben, dass Sie in Ihrem Heimatland juristisch verfolgt werden für etwas, das Sie als Ihre Arbeit empfinden, es belastet Sie nicht? Elbette üzücü bir şey. Natürlich ist es traurig, aber wenn Sie Journalist in der Türkei sind, dann wissen Sie von vornherein, wenn Sie den Beruf antreten, was Ihnen passieren kann. Jeder, der sich mit der Geschichte des Journalismus in der Türkei auskennt, weiß, was einen erwarten kann. Natürlich nimmt man das nicht hin. Zugleich kämpfen wir dafür, das zu ändern. Deswegen ist es keine Überraschung, was ich erlebe. Aber ich hoffe, dass wir die letzte Generation sein werden, die so etwas erlebt, dass die kommenden Generationen das nicht mehr erleben. Dafür kämpfen wir. Das heißt, die eingeschränkten Möglichkeiten, die juristischen Verfolgungen, die Sie auch gerade erleben, das ist keine neue Erfahrung für die Türkei, das ist kein Phänomen der Zeit Erdogan? Nein, ist es nicht. Die Presse war in der Türkei leider niemals wirklich frei. Es gab immer wieder militärische Interventionen und die Demokratie wurde unterbrochen. Die Journalisten wurden immer unter Druck gesetzt. Aber ich muss sagen, der Druck war noch nie so stark wie heute. Ist die Türkei zurzeit ein Land, in dem es überhaupt noch Platz gibt für kritischen Journalismus? Gibt es Raum für kritische Stimmen? Auf der einen Seite ja. Wenn Sie Ihr richtiges Flussbett finden, und das ist sehr schwer geworden, dann können Sie kritisieren. Aber Sie müssen dafür einen hohen Preis zahlen. Was meinen Sie mit Flussbett? Welche Korridore muss man einhalten? Welche Ufer darf man nicht überschreiten? Erstens gibt es sehr wenige Möglichkeiten, wo Sie Ihre Kritik äußern können, denn ein großer Teil der Medien wird von der Regierung kontrolliert. Und es gibt eine sehr große Mediengruppe, die direkt von Erdogan abhängig ist. Auf der anderen Seite haben die Medien sehr scharfe Maßnahmen erleben müssen. Cumhuriyet, meine Zeitung, ist eine solche Zeitung, die kritisiert, aber da ist der Druck auch sehr hoch. Wie würden Sie die gesellschaftliche Stimmung in Ihrem Land beschreiben. Ihr Land hat viel erlebt in den letzten Wochen und Monaten, einen Putschversuch, dann politische, ja, teils heftige Reaktionen, viele Verhaftungen, viele Verfolgungen. Ist die Türkei ein Land, das zurzeit in einer Art Angstphase lebt, die Menschen dort? Evet, yani bir ülkenin üzerinde bir korku bulutu var ve insanlar es gibt eine schwere Wolke der Angst über dem Land. Çekiniyor haklı und die Menschen olarak. Haben zu Recht Angst, auszusprechen, was sie für wahr halten. Man erlebt ja, was Avrupa'da denen passiert, die das tun. Aber yani ehrlich gesagt habe ich eine gleiche oder ähnliche Angstatmosphäre auch in Europa gespürt. Also nicht nur die Türkei, yani sondern das ganze europäische Festland und die ganze Welt von der Angst regiert. Die Islamisten sind eine Quelle der Angst. Auch die Wahlen in den USA werden motiviert durch Ängste. Diese ganze Atmosphäre der Angst gibt es auch in der Türkei, aber viel heftiger, viel dominanter. Und leider verhindern diese Ängste auch, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Die Wahrheit, das ist ein großes Wort. Was ist die Wahrheit? Ihnen mein Beispiel erzählen. Ich habe ein Video gesehen. Devlet, auf diesem Video wurde gezeigt, wie der Staat Waffen schmuggelt. Wenn ein Journalist so etwas sieht, dann testet er das, ob das stimmt oder nicht. Er kontrolliert. Ich habe alles Nötige getan und ich war davon überzeugt, dass es der Realität entspricht und deswegen habe ich das veröffentlicht. Und wenn es nicht der Wahrheit entsprechen würde, dann würde der andere, der Angesprochene, es leugnen. Der Staat hat das nicht geleugnet. Der Staat hat gesagt, ja, das stimmt, was veröffentlicht wurde, aber das war ein Geheimnis. Ab hier hat jeder seine eigene Wahrheit. Meine Aufgabe als Journalist ist, diese Wahrheit mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Aufgabe des Staates ist, das zu vertuschen. Und ich muss meine eigene Wahrheit verteidigen. Die Wahrheit des Journalisten ist die, die die Öffentlichkeit wissen muss. Lassen Sie uns über die politischen Verhältnisse sprechen zwischen Europa und der Türkei im Speziellen. Wir haben darüber gesprochen, über die Phase nach dem Putsch, die auch in Europa viele verunsichert hat, viele Politiker zu teils auch kritischen Reaktionen veranlasst hat. Gleichzeitig gibt es eine enge Kooperation zwischen der Türkei und der Europäischen Union in der Flüchtlingspolitik. Sie haben diesen Flüchtlingsdeal mit Erdogan kritisiert. Sie haben gesagt, er schade auch letztendlich der Demokratiebewegung in Ihrem Land. Was sollte Europa stattdessen tun? In Europa und vor allem in Deutschland gibt es Schwierigkeiten und eine gewisse Ratlosigkeit in der Frage, wie die Politik gegenüber der Türkei aussehen soll. Erstens hat Europa Erdogan falsch eingeschätzt. Man hat ihn als einen Liberalen sehen wollen. Man hat ihn als einen Vertreter des gemäßigten Islams gesehen. Aber Erdogan hatte gesagt, Ende der 90er Jahre, dass Demokratie nicht sein Endziel ist, dass es nur ein Zwischenstopp ist und dass Demokratie nur ein Zug ist, der ihn zu seinem Ziel bringt. Das heißt, was er wollte, war ganz klar. Der heutige Erdogan ist für Deutschland vielleicht eine Überraschung, aber für uns nicht. Wir wussten es. Erdogan war nicht der richtige Name. Er hat es irgendwie aber geschafft, die Unterstützung Europas zu bekommen. Und heute haben wir es mit den Schwierigkeiten zu tun, die daher rühren. Und heute, wo wir stehen, muss man sagen, dass leider auch Europa eine Verantwortung daran trägt. Jetzt muss man tun, was man damals hätte tun müssen. Man muss das demokratische Gesicht der Türkei zu verteidigen, denn die Türkei ist nicht nur Europa. Es gibt eine andere Türkei, unabhängig von Erdogan und eigentlich in Opposition zu Erdogan. Ich spreche von mehr als der Hälfte der Türkei. Die an die Menschenrechte glauben, an die Meinungsfreiheit glauben, an die Gleichwertigkeit von Mann und Frau glauben, an die Gleichstellung. Und Europa hätte diese Türkei immer verteidigen müssen. Und heute sage ich das noch einmal. Das sind diejenigen, die Europa unterstützen muss. Und diese Menschen sind die Zukunft der Türkei. Was bedeutet das in der Konsequenz? Sie haben in aktuellen Interviews auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert für eben diese Kooperation. Bedeutet das in der Konsequenz, was Sie sagen, Europa, die deutsche Bundesregierung, die Europäische Union sollte nicht mehr mit Erdogan kooperieren, sollte die politische Zusammenarbeit einstellen? Şimdi iki şeyi ayıralım. Bir, bir defa zwei Dinge trennen. Erstens, die Beitrittsverhandlungen zu der Europäischen Union, das finde ich sehr wichtig und ich habe von Anfang an immer gesagt, dass ich daran glaube, die Türkei muss ein Teil der europäischen Familie sein. Das heißt, die Beitrittsverhandlungen müssen weitergehen. Andererseits, oder wenn das nicht passieren würde, würde die Türkei isoliert und würde ganz andere Abenteuer anfangen. Auf der anderen Seite, das Flüchtlingsabkommen war von Anfang an falsch. Es war gegen die Menschenrechte. Es diente nur dazu, die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Das war gegen die Flüchtlinge und gegen die Türkei gerichtet. Man hat eine gewisse Summe gegeben und hat die Türkei als einen Camp, als ein Lager gesehen. Von Anfang an gesagt, das ist ein schmutziges Abkommen. Deutschland müsste diese Menschen von Anfang an unterstützen, obwohl ich sagen muss, dass Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern den Flüchtlingen am meisten geholfen hat. Aber wenn man Demokratiedefizite in der Türkei übersieht und ein Repressionsregime toleriert in der Türkei, nur um dieses Abkommen aufrechtzuerhalten, das ist ein Fehler. Und deswegen glaube ich von Anfang an, dass das nicht gut gehen wird. Can Dündar, haben Sie die Hoffnung, dass Sie eines Tages ohne Probleme, ohne Repressionen in einer unabhängigen Presse, in einer kritischen Presse in der Türkei berichten können? Türkiye'den bir dostum geldi, ona Checkpoint Charlie. Ein guter Freund aus der Türkei ist gekommen. Ich habe ihn zum Museum in Checkpoint Charlie gebracht. Und in den 60er Jahren, also nicht vor langer, langer Zeit, wie die DDR vor 50 oder 30 Jahren ausgesehen hat, das habe ich wieder in Erinnerung gerufen, ihm in Erinnerung gerufen. Das muss ich Ihnen ja nicht erklären. Wenn Sie in den 80er Jahren einem DDR-Journalisten diese Frage stellen würden, dann würde er wahrscheinlich von einer fernen Zukunft sprechen. Aber die Entwicklungen beschleunigen sich in der Welt und deswegen verliere ich meine Hoffnung nie. Can Dündar, der türkische regierungskritische Journalist und Autor des gerade auf Deutsch erschienenen Buches Lebenslang für die Wahrheit. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.